Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wissen Sie, wie alt die Erde ist? Viele Leute wissen das nicht. Und es handelt sich dabei um eine Frage, die 500 Jahre lang unbeantwortet blieb. Man hat sich alle möglichen Gedanken gemacht. Viele Leute haben sich Gedanken gemacht dazu. Und zwar auf eine Art und Weise, die zu einem unglaublich langen, jahrhundertelangen Streit geführt hat. Einen Streit zwischen Theologen und Naturwissenschaftlern. Wobei die Naturwissenschaftler am Anfang auch Theologen waren. Und den man vielleicht mit folgendem Satz charakterisieren könnte. Gelehrte sind Menschen, die sich von normalen Sterblichen durch die anerworbene Fähigkeit unterscheiden, sich an weitschweifigen und komplizierten Irrtümern zu ergötzen. Also Sie werden heute in der Sendung mit Dogmatismus konfrontiert werden. Mit der Vorstellung, die Dinge sind so, wie sie sind. Und die Vorstellung ist falsch. Wie alt ist die Erde, ist das Thema heute. Und natürlich ist es ein ganz wichtiges Thema, weil es uns natürlich etwas erzählen wird darüber, wie die Erde entstanden ist, beziehungsweise auch, wie alt mindestens die Sonne sein muss. Denn das Alter der Erde ist notwendigerweise direkt gekoppelt daran, dass die Sonne mindestens genauso lange geschienen haben muss, denn auf der Erde sind ja die Lebensvorgänge schon eine ganze Weile im Gange. Das wusste man aber alles noch nicht. Im Mittelalter zum Beispiel. Man wusste im Mittelalter natürlich schon, die Leute haben das ja beobachtet, im Altertum schon beobachtet, die Erde verändert sich. Wind, Wasser, ne, Jahreszeiten, immer ist irgendwas im Schwange, die Landschaften verändern sich und so weiter. Also es gibt Vorgänge an der Erdoberfläche, die die Lage ständig verändern. Und trotzdem konnte man sich nicht vorstellen, dass diese natürlichen Vorgänge einem etwas darüber erzählen könnten, wie die Erde entstanden ist. Deswegen hat man erstmal das genommen, was man hatte. Und was hatte man? Man hatte die Bibel. Muss ich wieder zu meinem Kärtchen greifen, weil das muss ich Ihnen genau erzählen, was da passiert ist. 1650 hat nämlich ein Erzbischof, James Usher, Folgendes ausgerechnet. Nachdem er sich die Genesis vorgenommen hat und hat genau die Generationenfolge der Bibel ausgerechnet, stellte er fest, ich zitiere, die Erde ist am 23. Oktober des Jahres 4004 vor Christus um 9 Uhr morgens in Mesopotamien entstanden. Also in Mesopotamien. Mesopotamien war schon vorher da. 1655 Jahre später gab es die Sintflut. Damit war für die Theologie soweit alles klar. Denn in der Bibel stand ja das drin, was drin stand, also nämlich die Wahrheit, und zwar die unmittelbare und die absolute und die einzig wahre. Und wenn man die Bibel so mit wirklich wörtlich genommen hat, dann war eben die Erde nur so alt. Das Problem war wie so oft der gesunde Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand des Bauers oder des Naturbeobachters, der einem gesagt hat, sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. 4000 Jahre, das ist doch so gut wie nichts. Ja? Wie lange braucht denn ein Fluss zum Beispiel, um einen Zentimeter eines Tales auszugraben? Und wenn ich einen tiefen Canyon sehe, wie lange hat denn das gedauert? Das hat doch länger gedauert als 4000 Jahre. Es gab schon damals Stimmen, die darüber berichtet haben, nee, also das kann irgendwie nicht wahr sein. Dann gab es noch was viel Schlimmeres. Die Menschen fingen an und betrieben Bergbau. Und zwar in immer stärkerem und stärkerem Maße. Und stellten einige ganz merkwürdige Dinge fest. Zum Beispiel, je tiefer ich in die Erde hineinbohre, umso wärmer wird sie. Alle 100 Meter so ein Grad Celsius. Das war aber noch nicht so merkwürdig. Das Allermerkwürdigste war der Fund von ganz merkwürdigen Versteinerungen, Fossilien. Mach einen das noch nicht so merkwürdig vorkommen. Aber wenn Sie versteinerte Fische in Gebirgen finden, also weit, weit weg von Küstenlinien, dann ist ja klar, dass es irgendwelche Prozesse geben muss, die Berge angehoben haben, oder die Berge waren früher mal mehr, denn irgendwie müssen die Fische ja dahin gekommen sein. Und gab es welche, die haben gesagt, ja, liebe Gott, der hat diese ganzen Fossilien nur so ausgestreut, um uns zu verwirren, aber wir sollten weiter hier, Usher hat das genau ausgerechnet, ist klar, die Erde, ne, wie gesagt, 23. Oktober, morgens um 9. Aber es gab natürlich auch Naturforscher, die haben gesagt, nee, so kann das nicht gewesen sein. Aber um die Dinge mit dem theologischen Bild zusammenzubringen, kam man zur Katastrophentheorie. Dass es also gewisse Zyklen gäbe, sodass alle paar tausend Jahre es zu einer riesigen, gewaltigen Naturkatastrophe kam, also vermehrt Erdbeben, vermehrt Vulkanausbrüche, gewaltige Überflutung, also hier Stichwort Sintflut. Und der Noah, der hätte damals eben nur die Tiere mit auf seine Arche genommen, die wir heute so kennen, und alle anderen versteinerten Fossilien wären die Tiere, die praktisch bei der Sintflut umgekommen wären. Naja, also kann man ja probieren, ne? Ist also soweit eigentlich ganz konsistent, würde man sagen. Aber was ist denn nun tatsächlich im Laufe der Jahrhunderte dann noch dazugekommen, dass wir heute so genau wissen, was passieren konnte? Tja, wo fange ich da jetzt am besten an? Die Wissenschaft der Geologie, also der Erdwissenschaften, die entstand im 17. und 18. Jahrhundert, und zwar deswegen aus einem ganz kommerziellen Grund, weil man nämlich wissen wollte, wie finde ich Rohstoffe im Bauch der Erde? Ne? Kohle, Eisen, Kupfer, Zink und so weiter. Kann man das mit Bergbaumethoden gut ausgraben? Das heißt, es hat einen ganz kommerziellen, um nicht zu sagen pekuniären Charakter. Und dabei, bei diesen Grabungen, stellte man fest, es gibt Schichtungen in der Erde, schöne Schichten übereinander, Kalkstein, Sandstein, alles Mögliche, die müssen da irgendwie hingekommen sein. Und man stellte auch fest, durch lange Beobachtungen, wie sowas entstehen könnte, durch nämlich langsame Prozesse, die die Materie auf der Erde systematisch verändern. Zum Beispiel, wenn ein Meer Sand ablagert und dann, wenn da was drauf fällt, dann entsteht Sandstein oder wenn die Muscheln ihre Hüllen alle am Meeresboden nach getanem Leben sozusagen ablegen und das wird zusammengepresst, dann kann Kalkstein entstehen. Und so entstand auf der Seite der damals noch nicht so genannten Geologen, der Naturforscher, ein Bild, dass die Erde sich ganz langsam verändert, dass die Oberflächenmerkmale wie Gebirge und Meere sich ganz langsam verändern. Aber diese langsamen Veränderungen hatten natürlich ein ganz klares Problem. Langsam heißt, es dauert lang. Und als James Hutton, einer der Begründer der Geologie, sein Buch The Principles, oder wie heißt es, The Principle of the Earth, aufschrieb, das war 1780, da schrieb er, dass die Erde sehr, sehr, sehr viel älter sein muss als die Dauer der menschlichen Beobachtung. Möglicherweise ist sie ewig alt. Das stand natürlich im völligen Widerspruch zu dem, was die Theologie, ne, die Theologie hat ja klar gesagt, ne, erinnern Sie sich noch, 4004, 1909, 23. Oktober, Mesopotamien. Ne. Das heißt, da gab es ein riesiges Spannungsfeld zwischen der Theologie und den Naturergebnissen zum ersten Mal und das kam richtig zum Krach. Das wurde alles noch viel schlimmer, weil die Dinge sich ständig verbesserten auf der Naturforscherseite. Man entdeckte die tollsten Sachen. Unter anderem entdeckte man Tiere, von denen man überhaupt nicht auch nur sich vorstellen konnte, was das eigentlich sein sollte. Man entdeckte gewaltige, riesige Knochen. Ja? Solche Knochen, was müssen das für gewaltige Viecher gewesen sein? Sie wissen, wovon ich rede. Man entdeckte die ersten Überreste, versteinerten Überreste von Dinosauriern. Man entdeckte Vorgänge, die darauf hinwiesen, dass das Erdklima sich früher völlig geändert haben muss. Da müssen mal riesige Gletscher über Nordeuropa und Mitteleuropa gezogen sein, die zum Beispiel das Alpenvorland kreiert haben, die zum Beispiel Skandinavien abgehobelt hatten und so weiter. Man stellt also fest, früher muss viel früher gewesen sein als nur das Früher von dem Bischof Ascher. Früher muss irre lange her sein. Und als dann Darwin noch feststellte, dass offensichtlich auch die Entwicklung von Leben sich nicht so vollzogen hat, wie die Leute geglaubt haben, dass es in der Bibel steht, sondern dass offensichtlich Entwicklungsprozesse über viele, viele lange Jahre, um nicht zu sagen Millionen Jahre, sich abspielen mussten. Da gab es einen unglaublichen Druck auf die Theologie von Seiten der Geologie und der Biologie, dass die Vorstellung, dass die Erde einfach so entstanden ist, das konnte nicht richtig sein. Was hatten die Physiker dazu zu sagen? Nun, die Physiker, die galten also auch schon vor 300 Jahren als sozusagen die Beherrscher der Naturkräfte, weil sie ja alles so schön idealisieren konnten. Das heißt, was ein Physiker häufig tut, ist ein richtiges, wirkliches Problem auf etwas völlig Idealistisches zusammenzukochen. Es gibt den schönen Spruch, nehmen wir an, die Kuh sei sphärisch symmetrisch, weil wir Physiker gerne mit Kugelkoordinaten rechnen, aber natürlich ist keine Kuh sphärisch symmetrisch, aber es ist ein guter Ansatz. Und so zum Beispiel hat ein Monsieur de Buffon 1779 sich zum ersten Mal Folgendes überlegt: Wenn es so sein sollte, dass die Erde nach innen hin immer heißer wird, dann kann ich ja ausrechnen, wie lange hat denn die Erde gebraucht, um auf den heutigen Wert abzukühlen. Und was tat er? Er idealisierte die Erde, indem er eine Kugel zusammenbaute und die ordentlich erhitzte auf ein paar tausend Grad und dann gemessen hat, wie lange dauert es, bis die Oberfläche dieser Kugel auf den heutigen Wert abgekühlt war. Genial, ne? Also völlig idealisiert. Und da kam raus, 75.000 Jahre. 75.000 Jahre war ja schon nett, jetzt im Vergleich zu den paar tausend Jahren, die der Bischof Ascher vorher angeboten hat. Aber 75.000 Jahre war noch nicht das, was die Geologen wollten. Sir Charles Lyell zum Beispiel sprach von etlichen Milliarden Jahren, die wir brauchten. Und die Physiker begannen darüber nachzudenken, wie kann es sein, dass ein Körper so alt sein soll. Und die Physiker stellten fest, das ist nicht möglich. Und jetzt kommen wir zum Dogmatismus. Der Dogmatismus war folgender. Wir Physiker wissen, die Erde wird nach innen hin wärmer. Also muss es eine Wärmequelle geben, die nach außen hin die Wärme abstrahlt. Und wir können ausrechnen, wie lange braucht die Erde zum Beispiel, um mit innerer Wärmeleitung, also so, dass die Wärme weitergeleitet wird durch das Gestein und Wärme abstrahlt nach außen, bis sie die heutige Temperatur erreicht und erhält. Wie lange kann sie das erhalten? Und vor allen Dingen, welche Energiequelle ist es, die die Erde im Inneren erhitzt? Die Frage ging auch direkt an die Sonne. Wie kann die Sonne so lange schon Energie geliefert haben? Boah, Fragen über Fragen. Der erste, der das wirklich richtig angepackt hat, war Hermann von Helmholtz. Hermann von Helmholtz fragte sich, wie lange kann die Sonne existiert haben? Nun, er sagte einfach, die Sonne hat eine bestimmte Masse, das wusste man schon damals, und die Sonne schrumpft aufgrund ihrer Eigenmasse, sagen wir, um einige Zentimeter pro Jahr zusammen. Wie viel Energie wird dabei frei? Nun, Helmholtz stellte fest, es wird genügend Energie dabei frei, um die Sonne für rund 20 bis 25 Millionen Jahre leuchten zu lassen. Das war doch schon mal was, 25 Millionen. Es waren noch nicht die Milliarden, die man haben wollte, aber Millionen immerhin. Thomson, ein anderer Physiker, stellte fest, dass die gleiche Rechnung, die er da angestellt hat, die Helmholtz für die Sonne angestellt hat, man auch für die Erde anstellen konnte. Und Thomson stellte fest, dass die Erde auch höchstens einige 10 Millionen Jahre alt sein konnte, wenn die Schrumpfung des Erdkörpers, also die Freisetzung von schwerer Energie, die einzige Möglichkeit ist, die Erde zu erhitzen. Beide lagen völlig falsch. Ihre Rechnungen waren richtig, aber beide lagen völlig falsch. Warum? Nun, sie hatten eine Kraft nicht erkannt. Sie konnten sie noch nicht kennen. Die Kernkraft. Im Innern der Erde gibt es radioaktiven Zerfall. Dieser radioaktive Zerfall setzt Energie frei und diese Energie erhitzt die Erde von innen und hält sie auf der Temperatur von heute. Und noch was anderes liefern uns die radioaktiven Elemente, nämlich das Verhältnis der ursprünglichen Elemente, nämlich zum Beispiel von Uran. Uran zerfällt innerhalb von 4,5 Milliarden Jahren zu Blei. Und wenn man ein Mineral heute hat, dann kann man aus dem Verhältnis von Blei zu Uran ausrechnen, wie alt dieses Mineral ist. Und deswegen wissen wir heute, dass die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist, dass die Meteoriten 4,5 Milliarden Jahre alt sind, der Mond ist so alt. Wir wissen von vielen anderen Teilen im Sonnensystem, dass sie ungefähr das gleiche Alter haben müssen, denn das Sonnensystem ist sicherlich zur gleichen Zeit entstanden. Also, der Dogmatismus des 19. Jahrhunderts, der ursprüngliche Dogmatismus der Theologen, es ist alles zusammengebrochen unter der experimentellen Axt eines physikalischen Messvorgangs, der mit dem radioaktiven Zerfall zu tun hat. Und wenn das nicht die Lösung eines riesengroßen Irrtums gewesen ist, dann weiß ich es nicht besser.